stark ist deine Liebe, dass du getragen hast die Last der Schwachen. Lass uns barmherzig sein, lass uns barmherzig sein. Hör uns, Herr, erbarme dich. Jesus, wie groß ist dein Erbarmen, dass du genommen hast den Fluch der Bosheit. Führ uns den Weg zu dir, führ uns den Weg zu dir. Hör uns, Herr, erbarme dich. Jesus, wie froh macht deine Botschaft, dass du zerrissen hast das Band des Todes. Wir sind nicht.